Linkssein schützt übrigens nicht vor der Faszination des Autoritären. Die progressiven Linken betonen das Prinzip Fürsorge, vor allem den Minderheitenschutz. Bei einigen fällt diese Neigung so stark aus, dass sie bereit sind, ein anderes progressives Ideal dafür aufzugeben, nämlich Freiheit. Ein Beispiel ist die Forderung, dass weiße Männer sich nicht zu Gleichstellungsfragen äußern sollen, weil sie ohnehin zur Gruppe der Unterdrücker von Frauen und aller nicht-weißen Menschen gehören. Dieses Manöver wird von vielen als autoritär wahrgenommen. Allerdings besteht ein Unterschied zu den Rechten. Die autoritäre Linke bevormundet andere aus dem Gedanken des Schutzes heraus. Autoritäre Rechtsradikale bevormunden andere einfach, weil sie es gerne tun. Linke und Liberale machen zusammen die Progressiven aus. Sie ähneln sich in ihrem emotionalen Profil, weil beide die konservativen Prinzipien geringschätzen. Dennoch erscheinen sie weit voneinander entfernt, wenn man ihre Haltung zum Kapitalismus, genauer zum Neoliberalismus, anschaut. Der Begriff Neoliberalismus hat einen kuriosen Bedeutungswechsel erfahren. Ursprünglich war damit die frühe Idee der sozialen Marktwirtschaft gemeint, im Gegensatz zum radikal freien Markt. Seit den späten 70er Jahren steht der Begriff allerdings für das genaue Gegenteil, den entfesselten Laissez-faire-Kapitalismus.